ganze Vortragsreihe zum Thema Gegenwartskultur und kritische Theorie. Das Anliegen, das wir mit dieser Vortragsreihe verbinden, ist gewissermaßen einen Versuch zu unternehmen, einen bescheidenen Beitrag zu leisten zu einer Neuverhandlung der gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur und insbesondere von Gegenwartskultur aus der Perspektive einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Aus deren Sicht kann man gewissermaßen von einem Doppelcharakter von Kunst und Kultur sprechen. Also zum einen verdoppeln und verlängern sich in der Kultur gesellschaftliche repressive Strukturen, aber zum anderen spielt die Frage nach der Kunst eine zentrale Rolle, wenn wir nach Möglichkeiten von Erkenntnis oder von Erfahrung jenseits von Verdinglichung fragen, eine wichtige Rolle. Dieses Spannungsverhältnis, was ich eben kurz skizziert habe, wird uns in den Vorträgen immer wieder begegnen. Die Vorträge werden im Allgemeinen nach dem Verhältnis von Kunst, Kultur und Gesellschaft in der Gegenwart fragen, aber auch ganz konkrete Phänomene der Gegenwartskultur behandeln, also wie zum Beispiel Musik, Fotografie, Comics, Games und vieles mehr. In unserem heutigen Auftaktvortrag wird es passenderweise um Grundlegendes gehen. Also wie uns der Titel des Vortrags verspricht, soll es um eine erneute Lektüre von Adornos ästhetischer Theorie gehen. Und wir werden der Frage nachgehen, ob Kunst noch Kritik kann. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir für diesen Vortrag Andreas Wiebel gewinnen konnten, der es trotz Bahnstreik aus Berlin hierher zu uns geschafft hat. Andreas hat sich intensiv mit verschiedenen Fragen der ästhetischen Theorie und der kritischen Theorie beschäftigt. Der kritischen Theorie ist er, wie er selber sagt, zum ersten Mal auch im Rahmen von studentisch selbstverwalteter Lehre begegnet, was nochmal verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir solche Veranstaltungen wie diese hier machen. Sein Studium in Augsburg und Berlin hat er mit einer Arbeit zu diesem Thema abgeschlossen, mit dem Titel Die Kunst der ästhetischen Opposition, systemkritische Untersuchungen anhand Theodor W. Adornos ästhetischer Theorie und Peter Weiß Ästhetik des Widerstands. Nach einer Lehrtätigkeit an der Universität in Pune in Indien beschäftigt er sich nun im Rahmen eines Dissertationsvorhabens weiter mit der ästhetischen Theorie. Und wir freuen uns, dass er uns heute an seinen Erkenntnissen teilhaben lässt. Und bevor ich jetzt gleich das Wort an Andreas übergebe, noch zwei ganz kleine Hinweise. Das TUKA hat uns dankenswerterweise Getränke zur Verfügung gestellt. Also herzlichen Dank an das TUKA. Die sind hier an der Seite gegen eine kleine Spende erhältlich. Und noch ein kleiner Hinweis, also wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Aufgezeichnet wird der Vortrag, der Diskussionsteil nicht. Also wir werden nach Ende des Vortrags dann das Aufnahmegerät abschalten. Aber nun übergebe ich an Andreas. Ja, schönen guten Abend allerseits. Ich bin ein bisschen überrascht, natürlich positiv, dass jetzt so viele Leute hier da sind. Ich habe auch ehrlich gesagt angenommen, dass das irgendwie in so einem verpunkten, kleinen, studentischen Café stattfindet und nicht hier im lichtdurchdrängten Hörsaal, aber umso besser. Ja, stellvertretend, liebe Sarah, vielen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen habe. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass ich den Anforderungen, den Ansprüchen, Fragen, Bedürfnissen hier im Raum auch gerecht werden kann. Das Thema wurde mir freigestellt, insofern habe ich das jetzt irgendwie vorbereitet, was ich so Lust drauf habe. Und noch etwas zu Beginn, also die Gliederung sieht so aus, dass ich sozusagen drei Teile mir gedacht habe. Das erste ist eine grundlegende sozusagen Einführung in, ganz kurz aber nur, in drei grundlegende Ästhetiken, die für Adornos Ästhetik eben relevant sind, von Baumgarten, von Kant und von Hegel. Danach kommt eine relativ ausführliche Besprechung eben der ästhetischen Theorie. Das ist eine Vorstellung sozusagen, das sind die einzelnen Kategorien, wie ihr hier lesen könnt, ab Punkt 2. Und ich weiß nicht, wenn es dann zu lang dauert, kann ich es auch ein bisschen abkürzen. Wir werden mal sehen, wie die Zeit jetzt fortschreitet. Und danach frage ich engagierte Kunst versus vermittelte Kritik. Als dritten Punkt, jetzt hier unter 4 genannt, ist dann eben sozusagen die Herausforderung einer erneuten Lektüre der ästhetischen Theorie angedacht. Noch dazu auch kurz eine Entschuldigung, ich habe heute Nacht bei der Übernachtung mich leider ausgeschlossen nachts und musste ein paar Stunden auf den Schlüsseldienst warten. Insofern konnte ich das jetzt nicht mehr hier so ganz toll die Präsentation gestalten. Ich hoffe aber, ihr erfüllt ihren Zweck und ihr könnt das jetzt alles mitlesen. Damit es auch nicht so ganz trocken bleibt, habe ich zwischendrin immer so ein paar Bilder eingebaut, also wirklich Bilder, fast ausschließlich Bilder, also von Gemälden, die jetzt natürlich auf gar keinen Fall die Kunst im Allgemeinen abdecken können, aber jetzt für so eine Veranstaltung kann man natürlich jetzt nicht irgendwie, also ich zumindest nicht, hier ein Hörstück sich anhören als Beispiel oder gar einen Ausschnitt aus einem Roman oder so, das wäre wahrscheinlich zu weit da und deswegen wird es mich auf die Gemälde oder so, wo es passt, beschieden. Beziehungsweise eine Sache von Beckett ist auch dabei. Gut, dann starte ich. Es geht also um die ästhetische Theorie, Adornos letztes Werk, Fragment geblieben, 1970, posthum, ein Jahr nach seinem Tod eben veröffentlicht. Zitat Adorno: Es war neben der negativen Dialektik und einem geplanten Buch zur Moralphilosophie das, was ich in die Waagschale zu werfen habe. Das heißt, er selber sagt, dass das sozusagen die Summe, der Abschluss seines Schaffens darstellt. Der ästhetischen Theorie geht es um eine philosophische Reflexion in der Tradition Baumgartens, Kants, Hegels, aber auch darüber hinaus und versteht sich sowohl als Kunsttheorie als auch eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrung. Also der Begriff der Ästhetik selber ist ja ein sehr kontroverser, schwieriger. Das geht vom griechischen Aesthesis, die sinnliche Wahrnehmung, bis eben hin zu der Kunstphilosophie, dem eigentlichen Begriff, so wie man es in den Disziplinen heute in den Universitäten auch lehrt, also als Teilbereich der Philosophie meistens oder auch der Kunst. Und seit dem 19. Jahrhundert wird der Begriff der Ästhetik als Titel einer Disziplin gebraucht, der nicht mehr streng definiert ist, vielmehr ein philosophisches Problemfeld kennzeichnet. Zu Beginn stelle ich drei Adorno vorausgegangene Ästhetiken vor, auf die sich seine ästhetische Theorie bezieht, auf die sie sich aufbaut, an der sie anschließt und, wie viele Wissenschaftlerinnen sagen, die sich mit Adornos ästhetische Theorie eben explizit beschäftigen, vielleicht auch abschließt. Denn, so wissen wahrscheinlich die meisten von euch auch, nach Adorno, zumindest hier im europäischsprachigen, deutschsprachigen Raum, gab es jetzt keine Ästhetik mehr dieses Formats. Nun gut, dann zu erstens Baumgarten. Seine Ästhetika begründete die Anfänge der Ästhetik im 18. Jahrhundert. Baumgarten war also der Erste, der die Möglichkeit eines nicht abstraktiven, wie er es nennt, schönen Denkens konzipiert, dessen Erkenntnishaltigkeit sich nicht in theoretischen Aussagesystemen, sondern in sinnlich wahrnehmbaren Gestalten, zum Beispiel Kunstwerken, niederschlägt. Baumgarten schreibt in seiner Ästhetika: Die meisten rationalistischen Philosophen der Zeit waren überzeugt, dass dasjenige, was die Sinne dem Menschen präsentieren, primär als die Mutter des Irrtums, nicht aber als eine eigene vertrauens- und untersuchungswürdige Form von Welterkenntnis zu betrachten sei. Ich weiß nicht, das ist natürlich ein Stück weit das, was auch Platon gesagt hat. Ja, ich dachte es ganz kurz, auch wenn es für die meisten jetzt langweilig ist, aber wiederholen. Also Platon, Ideenlehre, geht er davon aus, dass sozusagen hinter den Dingen die Idee steht, das absolute Wesen der Dinge und sozusagen das, was wir wahrnehmen, auch an Gedanken, sind die Abbilder davon. Und deswegen negativer als die eigentlich ursprüngliche Idee. Und insofern ist das dann schon eine zweite Realität, das, was wir sehen und wahrnehmen. Und wenn jetzt ein Künstler sozusagen nochmal einen Schritt weiter geht und von den Abbildern nochmal ein Bild macht, dann ist das Platon natürlich zufolge schlecht und nicht gut, weil es dann die dritte Realität eben oder die zweite Verdoppelung der Realität darstellt. Und dagegen schreibt eben Baumgarten als erster so an und im Gegensatz sagt er dazu, dass die Wissenschaft eine neue sinnliche Erkenntnis eben hat und die rationalistische Missachtung der Eigengesetzlichkeit dieser sinnlichen Erfahrung ist eben schlecht. Damit komme ich auch schon zu Kant. Wie auch allgemein bekannt sein dürfte, hat Kant eben drei grundlegende Werke, drei Kritiken geschrieben, neben der Kritik der reinen und der Kritik der praktischen Vernunft, eben die Kritik der Urteilskraft. Und in der Kritik der Urteilskraft trat er der seit Baumgarten flutartig sich verbreiteten Vorstellung, dass es eine Wissenschaft des Schönen oder gar eine schöne Wissenschaft als Produkt eines schönen Denkens geben könne, nachdrücklich entgegen. In seiner Kritik der Urteilskraft entfaltet er eine Theorie der ästhetischen Erfahrung, die das Urteil, bestimmte Natur- oder Kunstgegenstände seien schön, nicht auf objektive Qualitäten der Dinge zurückführt, sondern auf Strukturmerkmale solcher Erfahrung selbst. Kant analysiert also die menschliche Urteilskraft als Mittelglied zwischen Verstand und Vernunft. Das Vermögen zur Bildung von ästhetischen Urteilen ist für Kant der Geschmack, der bei ihm, Zitat, aller Zeiten und Völker, Zitat Ende, einhelliger Sinn für Schönheit angesehen wird. Er geht also davon aus, dass ein Geschmacksurteil nicht auf irgendwelche individuellen Präferenzen des Urteilenden rekurriere, sondern sich kriterial allein an der strukturell bei jedermann, bei jeder Frau als gleichartig vorauszusetzenden Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung von Einbildungskraft und Verstand orientiere. Das heißt, kurz gesagt, also Schönheit wird einfach von allen schön empfunden, muss von allen schön empfunden werden, weil wir qua Natur so angelegt sind. Das liegt so in unserer kognitiven Struktur. Durch den Geschmack wird also als schön beurteilt, was als Gegenstand eines interesselosen Wohlgefallens betrachtet wird. Mit der Interesselosigkeit des ästhetischen Urteils, das Kant auch als reines Geschmacksurteil bezeichnet, hängt ein weiteres Moment zusammen. Zitat, das Schöne ist das, was ohne Begriff als Objekt eines allgemeinen Wohlgefallens vorgestellt wird. Für Kant ist ein ästhetisches Urteil also etwas, dessen Bestimmungsgrad nicht der eines bestimmten Zwecks sein kann, sondern Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Der Grund dafür liegt in der Anschauung selbst, auf die die Ästhetik primär rekurriert. Es sind allein die grundlosen und unbestimmten Formen der Gegenstände, die die Sinne affizieren. Das ästhetische Geschmacksurteil hat demnach keinen kausalen Zweck, weil es nicht gedacht, nicht reflektiert wurde. Für das Kunstwerk bedeutet das, es hat keinen Zweck für etwas anderes, es ist Zweck an sich. Damit komme ich zu Hegel. Hegel hat den Prozess der Philosophie geschichtlich als ein zunehmendes zu sich selbst kommendes Geistes, des Begriffs und schließlich des Subjekts beschrieben. Existiert der Geist zunächst noch in seinen Veräußerungen, also die Anschauung ist die Kunst und die Vorstellung ist die Religion, so kommt er, der Geist, durch begriffliche Arbeit zunehmend zu sich selbst und wird mit sich identisch und kommt auf den Begriff und das ist dann die Philosophie. Das heißt, Kunst ist quasi die Propädeutik, die Vorwissenschaft zur Philosophie. Die Grundbestimmung des Kunstschönen entwickelt Hegel geschichtsphilosophisch. Die Kunst erreicht in der griechischen Klassik den Höhepunkt der Herausbildung des idealen Werks als Einheit von Gehalt und sinnlicher Erscheinung. Er versteht Ästhetik nicht wie Baumgarten als Theorie der sinnlichen Erkenntnis und auch nicht wie Kant als Theorie der ästhetischen Beurteilung, sondern als Philosophie der Kunst bzw. Philosophie der schönen Kunst. Im Begriff des Schönen sieht Hegel Mittel und Zweck, Begriff und Gegenstand aufgehoben. Für ihn ist die Kunst das sinnliche Scheinen der Idee. Übertragen auf seine Geschichtsphilosophie bedeutet das, in bedeutender Kunst kommt die absolute Wahrheit, letztlich das absolute Selbst, zur Erscheinung. Allerdings war das in dieser Intensität nur bis zur griechischen Antike der Fall und spätestens in der Romantik vorbei. Hegel schreibt, schon die christliche Auffassung der Wahrheit lässt sich nicht in solcher Weise zur Darstellung bringen, wie es beispielsweise die trinitarische Gottesauffassung des Christentums deutlich macht, die jeder Verbildlichung widersteht. Deshalb, Zitat hier, ist unsere Gegenwart in ihrem allgemeinen Zustande nach der Kunst nicht günstig. Und Hegel sagt deshalb, dass die Kunst nach der Seite der höchsten Bestimmung, adäquate Darstellung des Absoluten zu sein, für uns ein Vergangenes ist. Also Hegel ist ja dann schon von uns jetzt nochmal 200 Jahre zurück und deswegen vermutlich dann für uns nochmal doppelt ein Vergangenes. Und deswegen ist ja seine These vom Ende der Kunst auch bis heute sehr virulent und viele Leute denken darüber nach und manche haben es schon lange wieder aufgegeben. Das Ende der Kunst kommt hauptsächlich zu tragen in seinen Vorlesungen über die Ästhetik und da heißt es, so ist es einmal der Fall, dass die Kunst nicht mehr diejenige Befriedung der geistigen Bedürfnisse gewährt, welche frühere Zeiten und Völker in ihr gesucht und nur in ihr gefunden haben, eine Befriedigung, welche wenigstens von Seiten der Religion aufs Innigste mit der Kunst verknüpft war. Die schönen Tage der griechischen Kunst, wie die goldene Zeit des späteren Mittelalters, sind vorüber. Uns gilt die Kunst nicht mehr als höchste Weise, in welcher die Wahrheit sich Existenz verschafft. Griechische Götterbilder und Marienstatuen sind, zumindest für die meisten von uns, nehme ich an, nicht mehr die Präsenz des Absoluten, sondern einfach Gegenstände der Reflexionskultur, die der Interpretation, das heißt der Bewährung durch den Gedanken bedürfen oder einfach nur historische Dokumente. In allen ihren Beziehungen ist und bleibt die Kunst nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung für uns also ein Vergangenes. Damit hat sie für uns auch die echte Wahrheit und Lebendigkeit verloren und ist mehr in unsere Vorstellung verlegt, als dass sie in der Wirklichkeit ihre frühere Notwendigkeit behauptete und ihren höheren Platz einnähme. Was durch Kunstwerke jetzt in uns erregt wird, ist außer dem unmittelbaren Genuss zugleich unser Urteil, indem wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des Kunstwerks und die Angemessenheit und Unangemessenheit beider unserer denkenden Betrachtung unterwerfen. Hegels These vom Ende der Kunst besagt natürlich nicht, dass die Kunst im Sinne an ein Ende gekommen sei, dass es keine Kunstwerke oder dass keine Kunstwerke mehr produziert würden oder produziert werden könnten, sondern einfach, dass die Kunst eben im Blick auf Hegels Repräsentation des Absoluten für uns ein Vergangenes sei. Und damit komme ich jetzt auch schon zu Adornos ästhetische Theorie und sage eben, dass Adornos Begriff von Kunst als Gegenstand der ästhetischen Theorie Anleihe nimmt bei Kants Kritik der Urteilskraft, indem er sagt, oder indem er denkt, oder indem man herauslesen kann, dass eben Kunst eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck ist. Und ich füge hinzu, dass die Kunst der einzige Bereich menschlichen Lebens ist, der sich nicht auf Reproduktion, auf Leistungssteigerung, auf zweckrationale Profitmaximierung oder nach etwas anderem ausrichtet, sondern ganz für sich alleine steht. Die Kunst schafft einen Freiraum, wo Fragen gestellt werden können, die nirgendwo sonst ihren Platz haben. Sie ist ein Experimentierfeld für neue Ideen. Oder mit den emphatischen Worten Schillers gesprochen, die Kunst ist der Bereich, wo der Mensch ganz Mensch werden kann. Aber auch an Hegel schließt Adorno an, wenn er bereits auf der ersten Seite der ästhetischen Theorie schreibt, zur Selbstverständlichkeit wurde, dass nichts, was die Kunst betrifft, mehr selbstverständlich ist. Weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht. Und damit auch die These implizit vom Ende der Kunst und dem historischen Prozess sich bezieht. Kunst ist also nicht, was sie von je soll gewesen sein, sondern was sie geworden ist. Also es ist ein Prozess. Adorno spürt der Kunst und ihrer Unmöglichkeit oder auch ihrer Möglichkeit zu seiner Zeit nach. Er definiert sie nirgends, denn Kunst hat ihren Begriff in der geschichtlich sich verändernden Konstellation von Momenten. Er sperrt sich der Definition. Frage: Warum fokussiert sich Adornos Spätwerk auf die Kunst? Böse Zungen behaupten ja, er habe sich darauf zurückgezogen, auf sein alter Teil. Aber, so sage ich, die ästhetische Theorie kann nicht von seiner Philosophie, vom Rest der kritischen Theorie, insbesondere von der negativen Dialektik getrennt werden. Es gibt da einen ganz radikalen Zusammenhang. Deswegen ist es nicht, ich ruhe mich jetzt mal am Ende noch mit den schönen Künsten aus, sondern da geht es nochmal ein Spannungsfeld zusammen. Denn neben dem Begriff der Autonomie, der für die Kunst der späten Moderne zentral ist, die Adorno zum Gegenstand seiner ästhetischen Theorie diente, also Kunstwerke ab der Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts vornehmlich, war Adorno natürlich ein materialistischer Philosoph und damit den gesellschaftlichen Bewegungen verbunden. Er nennt das den Doppelcharakter der Kunst. Dieser Doppelcharakter der Kunst, der also im Wort Doppelcharakter meint autonom und versozial, also ein gesellschaftliches Ding, teilte ohne Unterlass der Zone ihrer Autonomie mit sich mit. Adorno war natürlich zu sehr Dialektiker, als dass er die Kunst unangetastet von sozialen Determinanten verstanden hätte. Natürlich ist die Kunst auch in der Gesellschaft verortet. und zwar durch ihre Produzenten, das Material, die Techniken, die Stoffe, die Wirkungsstätten, die in ihr zum Einsatz und Ausdruck kommen und letztlich natürlich durch die Rezipienten. Dieser Doppelcharakter bestimmt sich erstens nach dem Titel eines Beckett-Textes zu sagen, wie es ist, und zweitens nach einem Ausdruck Stendhals zu sagen, wie es sein könnte und sollte. Als weitere bedeutende, jetzt vorausgesprochene Theoreme für das Verständnis der ästhetischen Theorie sind, habe ich schon gesagt, die negative Dialektik sowie das untrennbare Band zwischen Kunst und Philosophie zu nennen. Die negative Dialektik versteht sich als radikales Plädoyer für die Nicht-Identität. Die auf Vereinigung und damit Unterdrückung gepolte Synthese positiver Dialektik Hegels ist für Adorno nicht mehr tragbar. Deshalb, so jetzt eine Ergänzung oder Verbesserung des Vorhergesagten, Adorno ist also eben nicht geradlinig Hegel folgend, sondern er setzt sich ganz, ganz, ganz kritisch mit Hegel auseinander. Adorno plädiert deshalb für ein Denken gegen das Primat der Identität, das sich nur mehr in der Form einer negativen Dialektik beweisen lässt und damit ganz im Reiche der Ästhetik, der multisemantischen, herrschaftsfreien, autonomen, nicht identischen, besonderen, zwecklosen Kunst angekommen ist. Kunstwerke sind die vom Identitätszwang befreite Sich-Selbst-Gleichheit. Doch nichts ist diese Kunst ohne ihre diskursive Aufarbeitung. Philosophie und Kunst gehören zusammen. Im Prozess des Verstehens realisiert sich so überhaupt erst das Kunstwerk. In ihm geht es auf. Produktion und Rezeption gehören zusammen. Zu einer Vollendung, wenn davon überhaupt die Rede sein kann, kommt dieser Prozess dann, wenn die ästhetische Erfahrung die Alternative wahr oder unwahr erreicht hat, das Gehalt des Werkes als etwas Geistiges inne wird. Das heißt, trotz oder gerade wegen ihres sprachlosen Ausdrucks bedarf Kunst einer theoretisch wörtlichen Reflexion im philosophischen Sinne. Genuine ästhetische Erfahrung muss Philosophie werden oder sie ist überhaupt nicht. So kommt die Wahrheit im Kunstwerk sinnlich unvermittelt zur Erscheinung. Das macht ihren spezifischen Vorrang vor der diskursiven Erkenntnis aus, bedingt aber gleichzeitig ihre Rätselhaftigkeit, weil die ästhetische Erfahrung nicht weiß, was sie erfährt, da das Kunstwerk die Wahrheit, die es zur Erscheinung bringt, nicht aussprechen kann. Geht es in einer Theorie der Ästhetik nach einem Wort Emil Steigers darum, zu begreifen, was uns ergreift. In dieser Gegenüberstellung Autonomie versus Gesellschaftlichkeit und Vorstellung versus Begriff oder Mimesis versus Ratio spiegelt sich die Kernaussage von Adornos permanent zwischen den Polen changierender, teils janusköpfiger ästhetischer Theorie. Laut der ästhetischen Theorie soll gerade das in der Kunst Vermittelte, das, wodurch die Gebilde ein anderes sind als ihr bloßes Dies-Da, von der Reflexion ein zweites Mal vermittelt werden durchs Medium des Begriffs. Die Nötigung zur begrifflichen Aufarbeitung folgt also aus der Sache selbst, aus der Kunst, aus den Kunstwerken. Zu den wichtigsten immanenten Kategorien der Ästhetik, mit denen Adorno die Manifestationen der Kunst begreift, gehören demnach, ich kann nochmal hier zur Gliederung, Form und Inhalt, Autonomie, Mimesis, Rätselcharakter, Schein, Wahrheit, Fortschritt. Zumindest habe ich die jetzt mal hier so als die wichtigsten ausgewählt. Zunächst also zu Form und Inhalt. Eine meiner Lieblingsstellen dazu ist: Kunst hat so viel Chance wie die Form und nicht mehr. Der Formbegriff ist das Zentrum von Ästhetik, meines Erachtens jeder Ästhetik. Und bei Adorno gibt es definitiv ein Primat der Form, aber keinen Formalismus à la La Polar. Die künstlerische Formarbeit bleibt immer auf gesellschaftliche Bedingungen bezogen, etwa auf die aktuellen Techniken und die Historizität des Materials. Also der Begriff des Materials, ganz plump gesprochen, ja, das, was der Künstler sich auswählt, mit dem er weiter arbeiten will, der liegt ja einfach nicht nur da so da im luftleeren Raum, sondern der hat schon natürlich einen Verlauf und der hat schon eine Geschichte. Also wenn wir heute jetzt eine Dokumentation über den Nationalsozialismus machen wollen würden, dann fangen wir nicht Tabula Rasa bei Adam und Eva an, sondern da ist ja schon sehr viel aufgearbeitet worden und das müssten wir natürlich heute dann zur Kenntnis nehmen. Also dieser Begriff des Materials ist selber schon total aufgeladen und historisch. Form ist die gewaltlose Synthesis des Zerstreuten. weil ja jedes Kunstwerk eine Totalität darstellt, in die einzelne Elemente qua Formung eingebunden werden. Also durch die Form werden die verschiedenen Elemente zusammengebracht und es entsteht dann etwas, das Kunstwerk, zumindest bei Adorno war es ja dann noch so, dass eben das eine Totalität ist. Ja, also wir haben einen Roman und der hat zwei Deckel, schon ganz konkret, vorne und hinten, und innen drin ist ein Universum, ein abgeschlossenes Universum, selbst wenn es fragmentarisch ist, aber es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Genauso wie ein Gemälde, rein formal, eine Leinwand, hört irgendwo auf und fängt irgendwo an, aber auch das, was erzählt wird, ist eine eigene, für sich abgeschlossene Welt. Der Formbegriff markiert die schroffe Antithese der Kunst zum empirischen Leben. Also dadurch, dass etwas geformt wird, ist es ja eben nicht mehr so, wie man es empirisch erlebt, sondern es ist in Form gebracht, in eine neue Form gebracht. Außerdem ist Form natürlich nicht als Polarität zu denken. Also hier wieder natürlich der grandiose Dialektiker. Es ist nicht so, dass sich Form und Inhalt plump gegenüberstehen, sondern, Zitat, Form ist sedimentierter Inhalt. Sediment, ablagern. In der Form ist der Inhalt abgelagert. Also Inhalt wird durch Form vermittelt. In und durch die Form findet die Vermittlung zwischen Sinnlichem und Geistigem statt. Und es wird das Einzelne durch das Ganze zum Sprechen gebracht. Ja, hier habe ich einfach mal, um schon den ersten Akzent, dass man nicht immer hier das Wort hört, das Bild mir überlegt vorzustellen. Also das ist, kennt ja auch jeder, Picassos Guernica von 1937. Und ja, Picasso hätte jetzt auch einfach sozusagen ganz konkret die Gräueltaten des Franco-Regimes, beziehungsweise ich glaube, das bezieht sich auf die Schützenhilfe der Nazis, die da auch Bomben abgeworfen haben. Und hier ist mitnichten ganz detailgetreu dargestellt, wie Leute erschossen oder irgendwie zerplatzt werden, sondern es ist eben durch die Form vermittelt. Und da gibt es auch, glaube ich, eine ästhetische Theorie oder in einem anderen Werk von Adorno, das habe ich jetzt gerade nicht mehr präsent, ein schönes Bonmot, wo Adorno berichtet, dass Picasso wurde von einem SS-Offizier gefragt, so stehend vor diesem Bild, haben Sie das gemacht? Und Picasso sagt, nein, Sie haben das gemacht. Damit komme ich zur Autonomie, Entschuldigung, zur Autonomie habe ich, ich lasse mal das Bild jetzt, da habe ich jetzt keine Zitate. Vorneweg, ähnlich wie die Form- und Inhaltsdiskussion, ist die Autonomie sozusagen die Conditio sine qua non, zumindest der modernen Kunst. Aber was genau bedeutet Autonomie der Kunst in einer unfreien, total verwalteten Gesellschaft? Ist es so, dass verwaltete Gesellschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite autonome Kunst, sich Adorno denkt? Natürlich nicht. Adorno denkt es eben nicht als polares, simples Gegenüber, sondern wieder als vermittelte Gegensätze. Kunst in der Moderne, Kunst ist in der Moderne, zwar nicht mehr, wie beispielsweise im Mittelalter, abhängig von Auftraggebern oder Mäzenen, vor allem Kirchen damals, die bestimmen, was und wie produziert wird, sondern es gibt einen Markt und die Kunst wird zur Ware. Und der Kunstmarkt ist überhaupt die Voraussetzung der Autonomie von Kunst. Also war die Autonomie auch immer Ideologie, weil die Künstler sich selbst reproduzieren, ihre Ware verkaufen und für den Markt zurichten mussten. Aber gleichzeitig konnten die Künstler, eben ab dem Moment, wo es dann einen Markt gab, konnten sie auch spekulativ produzieren, wie sie selber wollten, und waren keinem unmittelbaren Zwang mehr ausgesetzt. In dieser Situation wartet die Kunst einen Moment von Freiheit innerhalb der warenproduzierenden Gesellschaft. Kunst, die zwar für den Markt produziert, aber nicht restlos darin aufgeht, das ist das adonitische Verständnis der Kunst. Adornos Kritik richtet sich, jetzt kommend von der Dialektik der Aufklärung, sich nicht undialektisch gegen die Warenförmigkeit von Kunst und stiert nur nach einem ganz autonomen Kunstwerk, sondern ersetzt die Autonomie fördernden und die Autonomie verhindernden Momente ins Verhältnis. Dass Kunst auch verkauft wird, ist nicht das Problem. Entscheidend ist der Produktionsvorgang, die Haltung zur Sache. Wird Kunst nach Kriterien der Verkäuflichkeit produziert, werden Autonomie und Widerständigkeit aufgegeben. Im Gegensatz zu autonomer, reflexiver Kunst produzieren, reproduzieren und bedienen die kulturindustriellen Künste etablierte Normen bei gleichzeitigem absolute Neuheitgeschrei. Hier wird mit Klischees jongliert, hier wird der Tabubruch permanent ausgerufen, ohne tatsächlich passieren zu dürfen. Kunst ist also in derselben Hinsicht unfrei, in der sie frei ist. Oder andersherum, Kunst ist in derselben Hinsicht frei, in der sie unfrei ist. Ästhetische Autonomie bedeutet, Kunstwerke sind ihrer eigenen Logik verpflichtet. Aber nochmals, Kunst wird unter den gleichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen produziert wie alles andere. Zusammengefasst bedeutet das, wahrhaft autonome Kunst, das ist der ethische Kerngedanke der modernen Ästhetik und das scheidet sich von der Ware dadurch, dass man sie nicht konsumieren, sondern allein anerkennen kann. Darin ähnelt sie einem anderen Subjekt eher als einem dinglichen Objekt. Und persönlich glaube ich zu lesen, dass für Adorno tatsächlich Kunstwerke Subjekte und keine Objekte waren, die ihm, also die Kunstwerke, die ihm als gelungen und avanciert gegolten haben und mehr oder weniger sowas wie ein Mitmensch, wie ein Kommunikationspartner gewesen waren. Ich komme jetzt zum Begriff der Mimesis. Mimesis darf nicht verstanden werden als bloße Nachahmung der Natur, was man mit Mimikry übersetzt, was jedes kleine Kind macht, wenn es aufwächst, indem es alles nachmacht, was seine Mama oder Papa vormacht oder sonst die Menschen drumherum, also einfach kopieren, sondern vielmehr, wie Aristoteles begründet, als verzerrende Widerspiegelung, als Brechen der Realität, also schon eine Nachahmung, aber schon mit einem Bruch, mit einer Reflexion verbunden. Das heißt, es ist Reflexion mit allen drei enthaltenen Brechungen. Adorno postuliert darüber hinaus eine neue Form der Mimesis. In der Kunst nimmt das Mimetische die Gestalt des Geistes an, in der Philosophie sänftigt der rationale Geist sich zum mimetisch Versöhnenden. Also indem ein Künstler sich praktisch überlegt, was mache ich und orientiert sich natürlich an dem, was er sieht, wenn wir an impressionistische Malerei denken, dann ist es ja so, dass die Leute natürlich Landschaftsmalerei betrieben haben und deswegen die Natur kopiert, aber trotzdem natürlich das durch ihre eigene Ratio haben laufen lassen. Die Verschränkung mit der Rationalität erlöst im dialektischen Duktus diese Rationalität von ihrer Irrationalität, denn ohne Ratio, ohne Mimesis negiert sich selbst. Oder um ein geläufiges Zitat Immanuel Kants zu verwenden, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. In der Ästhetik kommen also Anschauung und Begriff zusammen. Das heißt, angelehnt an Hegel, im Kunstwerk kommt die Wahrheit sinnlich zur Erscheinung. Dies macht den Vorrang der ästhetischen vor der diskursiven Erkenntnis aus. Insofern ist Mimesis bei Adorno in keinem Fall als bloße Wirklichkeitskopie zu verstehen, sondern als eine spezifische Transformation von Wirklichkeit. Sie birgt Kunst hervorgegangen und hervorgehend aus verwandelter Rationalität zu objektivierter Mimesis. In dieser spezifischen Form der Mimesis, so intendiert Adorno, offenbare sich die Chance, eine Versöhnung zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven zu erahnen. Die Erinnerungsspur der Mimesis, die jedes Kunstwerk sucht, ist stets auch Antizipation eines Zustandes jenseits der Spaltung zwischen dem Einzelnen und dem Anderen. Hier haben wir wieder diese Form des dass da was zusammenkommt und eben das, was sonst getrennt ist, das Einzelne und das Allgemeine hier zusammenkommt. Wichtig für Adorno oder als Kategorie zur Besprechung von Kunst, zum Nachdenken über Kunst, ist der Rätselcharakter. Alle Kunstwerke und Kunst insgesamt sind Rätsel. Kunstwerke, die der Betrachtung und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine. In besonderem Maße gilt dies für die Kunstwerke der Spätmoderne, die durch ihre hohe formal-ästhetische Komplexität einen stark rätselhaften Problemzusammenhang inszenieren. Diesen gilt es einerseits zu erfassen und andererseits schlichtweg auszuhalten. Denn die rettende Wahrheit liegt in den Kunstwerken stumm und verschlossen, wie in einem Sesam, zu dem man das Zauberwort vergessen hat. Ihre Autonomie hält die Kunstwerke davon ab, direkt mitzuteilen, wofür sie stehen und warum sie da sind. Vollends vor dem Wozu das alles, vor dem Vorwurf ihrer realen Zwecklosigkeit, verstummen hilflos die Kunstwerke. Das ist die Konsequenz des inkommensurablen Zweckbegriffs der Kunst, der weder in der Autonomie noch in der Gesellschaft völlig aufgeht. zwar habe ich gerade gesagt, Kunstwerke der Spätmoderne sind prädestiniert für diese Rätselcharakterhaftigkeit oder da bildet sich natürlich dann das aus. Aber jetzt habe ich hier gedacht, bringe ich mal was aus der Gegenwart hier. Das ist eine Installation jetzt von IYY. Und ich finde, ja, das passt ganz gut zu Rätselcharakter. Wir blicken drauf und sehen natürlich, dass sich hier, ich glaube, es waren 10.000 oder 6.000 Schemel, Hocker, kleine Stühle zu sehen sind, aber dann kommen schon die Fragezeichen. Schein. Im Moment der Fiktionalität entsteht Schein. Die Illusion, die ein Buch, ein Bild, ein Theaterstück erzeugt, ist nicht, wie bei Platon, etwas Falsches, sondern laut Adorno das wahre Zentrum der ästhetischen Dimension, die Differenz zur empirischen Realität. Denn durch seine Scheinhaftigkeit zitiert das Kunstwerk konjunktivistisch auch immer das, was nicht ist, aber sein könnte. Der ästhetische Schein will erretten, was der tätige Geist dem entzog, was er zu seinem Material einem für anderes herabsetzte. Adorno spricht insofern von der Rettung des Scheins. Kunstwerke, die keinen Schein erzeugen, sind ohne Wahrheit und deshalb keine. Um allerdings nicht ins plumpe Engagement abzurutschen, und damit wiederum unvermittelt zweckhaft zu werden, muss das Kunstwerk gegen seinen eigenen Schein rebellieren. Danach stellt sich die Frage, wie es zu diesem Widerspruch und dem daraus resultierenden Bilderverbot kommt. Die Antwort lautet, die befriedeten Zustände, die die Kunst durch ihren Scheincharakter darstellen kann, dürfen in keinem Fall mit der Realität verwechselt werden. Denn die Kunst täuscht ja nur Versöhnung wäre schon konjunktiv vor. Das ist ja gerade das Pfand ihrer Autonomie. Also wenn wir ein Buch lesen, wo eine totale neue Welt abgebildet und ein Schein abgebildet ist und einen Schein generiert, der unsere Gedanken einregt und uns darüber hinausführt, über die empirische Welt, dann dürfen wir natürlich nicht annehmen, dass das dann sozusagen die Realität ist, sondern, und das ist der Anspruch von Adorno, müsste gleichzeitig das Buch oder der Roman wiederum sagen, dass das eben nicht ist, dass er zwar den Schein hat, aber gleichzeitig versuchen, den Schein zu brechen. Wahrheit. Ein wesentliches und weites Problemfeld der Kunst ist das Verhältnis der Kunst zur Wirklichkeit. Für Adorno hat Wahrheit einen zentralen Stellenwert innerhalb der ästhetischen Theorie, weil Kunst einerseits durch Sinn und Existenzberechtigung erhält, Ästhetik, die nicht in der Perspektive auf Wahrheit sich bewegt, erschlafft vor ihrer Aufgabe. Und andererseits in den Kunstwerken geschichtliche Ereignisse kondensieren. Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke ist bis ins Innerste geschichtlich. Was aber versteht Adorno unter Wahrheit? Adornos Wahrheitsgehalt ist ein zutiefst relationaler. Er bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem Kunstwerk und der Welt. Entscheidend hierbei ist der objektfokussierte Aspekt der Wahrheit. Also während Vertreter der analytischen Philosophie, zum Beispiel Carnap oder Goodman, die Wahrheit als ein Beziehungsverhältnis halten, für ein Beziehungsverhältnis halten, in dem sich Wahrheit nicht in Objekten, sondern durch Vermittlung von einem Subjekt äußert, gemäß Adäquationstheorie, nach der Vorstellung und Gegenstand zusammenkommen und übereinstimmen, zentriert sich Adornos Wahrheitsbegriff auf den Gegenstand in den Dingen selbst. Demnach wird Wahrheit durch die Realität des Dinges selbst eingeholt und Wahrheit bedeutet die Übereinstimmung des Gegenstandes mit sich selbst. Also ich weiß, es ist ziemlich abstrakt, aber mal so ein Beispiel, ja, wenn man Begriff Familie nennt, dann wäre sozusagen für Adorno die Wahrheit der Familie, dass der Begriff zu sich selber kommt und deswegen die verschiedenen Momente von Familie, und da gehört heute dazu sowohl eine Person mit einem Kind wie zwei verschiedengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Personen mit einem Kind, dann eben mit dem Begriff Familie gekoppelt und zur Wahrheit geführt werden. Kunst vermag die Eigenheiten des Objekts ohne Zwang darzustellen. Die Wahrheit der Kunstwerke haftet daran, ob es ihnen gelingt, das mit dem Griff nicht identische, nach dessen Maß zufällige, in ihrer immanenten Notwendigkeit zu absorbieren. Konkreter wird Adorno in der Frage nach der Wahrheit und der Kunst leider nicht, sondern schlägt sich, wie bereits angesprochen, auf die Seite der philosophischen Tradition. Indem das stumme Rätsel der Kunstwerke die Lösung verlangt, verweist es auf den Wahrheitsgehalt. Also dadurch, dass das Kunstwerk nicht uns genau mitteilt, was es eigentlich sagen will und wir lange darüber nachdenken, kommen wir und werden wir gedrängt zum Wahrheitsgehalt. Wichtig auch in diesem Zusammenhang ist, dass in den Kunstwerken Geschichte aufgehoben ist, dass sie objektiv macht. Kunstwerke oszillieren zwischen Subjekt und Objekt. Ihre Wahrheit zu erfahren heißt Vorrang des Objekts. Die Erfahrung von Wahrheit im Kunstwerk ist Durchbruch von Objektivität im subjektiven Bewusstsein. Und hier letzter Satz, Kunstwerke sind Speicher akkumulierten Leidens. Das ist auch jetzt hier der letzte Satz der ästhetischen Theorie. Da schreibt Adorno, was aber wäre Kunst als Geschichtsschreibung, wenn sie das Gedächtnis des akkumulierten Leidens abschüttelte. Und dazu habe ich das hier mitgebracht. Das ist das von Theodor Géricault, das Floß der Medusa. Das passt, wie ich finde, ganz gut zu dieser letzten Aussage. Eben Kunstwerke sind Speicher akkumulierten Leidens. Und hier sehen wir also Schiffbrüchige. Ich habe gelesen, dass der Künstler das eben nach einer tatsächlichen Begebenheit dann danach gemalt hat. Und die letzten sind übrig geblieben auf diesem Floß und es tritt vielleicht auch Kannibalismus auf. Und da sind auf der einen Seite schon Sterbende und vorne ist noch die Hoffnung. Und wenn man ganz genau hinsieht, sieht man auch, dass da zwischen den Wogen dann auch ein kleiner Schiffsrumpf sich auftut und deswegen da die Rettung dann da auch ist. Aber das eben nochmal jetzt hier dieses akkumulierte Leiden, das hier nicht plump gesagt wird, mit Zitatblase, uns geht's schlecht, sondern in dem Bild drinsteckt. Fortschritt. Adorno folgt dem dialektischen Denken Hegels, sowohl historisch als auch systematisch. Eine Kunstform, ein Kunststil entsteht aus den vorhergehenden. Kunst selbst steht in dialektischer Verbindung zur empirischen Realität. Nur bei Adorno findet die dialektische Versöhnung wie bei Hegel eben nicht mehr statt. Das Nicht-Identische hebt sich nicht im Identischen auf, sondern bleibt als Gegenkraft, die sich nicht fügt und nicht fügen lässt, bestehen. Hier genau liegt nach Adorno der Ort des Ästhetischen und Dialektik ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. Ästhetische Identität soll dem Nicht-Identischen beistehen, da es der Identitätszwang in der Realität unterdrückt. Und jetzt soll die Kunst der Moderne das Münchhausen-Kunststück machen, nach der Identifikation mit dem Nicht-Identischen zu greifen. Wichtig ist der Zusammenhang von Fortschritt und Material. Material habe ich vorher schon kurz angesprochen. Und hier sagt Adorno, den Schauplatz eines Fortschritts in der Kunst liefern nicht ihre einzelnen Werke, sondern ihr Material. Fortschritt heißt nichts anderes als je und je das Material auf der fortgeschrittensten Stufe seiner geschichtlichen Dialektik zu ergreifen. Da vielleicht schon mal ein Sprung gedanklich nach vorne, wenn es dann auch um die Aktualisierung geht. Ja, also das ist so ein bisschen mit das Hauptproblemfeld der ästhetischen Theorie, dass hier sozusagen gefordert wird, am höchsten Stand der Möglichkeit, der technischen Möglichkeit zu arbeiten mit dem Material. Also das heißt, ich denke mir das immer so, heute müsste man als Künstler eben irgendwas mit Videokunst machen oder mit Computerkunst, weil das sozusagen der höchste Stand des technischen Materials ist. Dabei gilt aber auch, Fortschritte der Materialbeherrschung in der Kunst sind keineswegs unmittelbar eins mit dem Fortschritt der Kunst selber. Also wenn ein einzelnes Kunstwerk das Material sozusagen zeitgenössisch bearbeitet und begreift, heißt es noch lange nicht, dass die Kunst selber daran fortgeschritten wäre. In jedem Werk zeigt das Material konkrete Forderungen an und die Bewegung, mit der jede neue darin zutage kommt, ist die einzig verpflichtende Gestalt von Geschichte für den Autor. Stimmig aber ist ein Werk, das dieser Forderung vollständig genügt. Ich springe zu der Überschrift engagierte Kunst oder vermittelte Kunst. Also das wäre sozusagen jetzt die Frage nach auf der einen Seite politisch engagiert, agitatorische Kunst und auf der anderen Seite eben vermittelte Kritik oder vermittelte Kunst, dann so wie Adorno vertritt. Wie steht es nun um die Kritik? Wodurch werden Kunstwerke zur Gesellschaftskritik? Antwort von Adorno: Kunst ist nicht an sich politisch im Sinne eines Effekts. Sie ist gleichwohl politisch im Sinne des je schon gesellschaftlichen Zusammenhangs, der Kunst überhaupt zur Kunst macht. Aber nach Adorno vermag Kunst definitiv nicht, wie es Marx zum Beispiel für das Theorie-Praxis-Verhältnis allgemein formulierte, als Waffe der Kritik zur Kritik der Waffe zu werden. Hier heißt es, nur durch Enthaltung vom Urteil urteilt Kunst. Oder Engagement, politisches Engagement, ist vielfach nichts als Mangel an Talent oder an Anspannung, ein Nachlassen der Kraft. Je unmittelbarer Kunst politisch sein will oder ein Kunstwerk politisch sein will, desto geringer wird seine Kraft der Verfremdung. In diesem Sinne liegt in der Poesie von Baudelaire und Rimbaud vielleicht mehr subversives Potenzial als in den Lehrstücken von Brecht. Das habe ich jetzt bei Marcuse herausgenommen. Dann fragen wir uns natürlich, ja, wenn nicht Engagement und direkte politische Aktion, was dann? Und da heißt es, die Funktion der Kunst in der gänzlich funktionalen Welt ist ihre Funktionslosigkeit. Purer Aberglaube, sie vermöchte direkt einzugreifen oder zum Eingriff veranlassen. Instrumentalisierung von Kunst sabotiert ihren Einspruch gegen Instrumentalisierung. Einzig, wo Kunst ihre Immanenz achtet, überführt sie die praktische Vernunft ihrer Unvernunft. Dass Kunstwerke politisch eingreifen, ist also zu bezweifeln. Geschieht es einmal, so ist es ihnen meist peripher. Gesellschaftliche Wirkung von Kunst ist quasi eine aus zweiter Hand, keine unmittelbare, zumindest nach Adorno. Welche politische Relevanz Kunst hat, hängt aber natürlich auch von der gesellschaftlichen Gesamttendenz ab. Ich meine, wenn man jetzt an Pussy Riot in Russland denkt oder teilweise autonome Kunstvernissagen in der DDR oder, wie ich gestern in der Taz gelesen habe, eine junge Fotokünstlerin in Saudi-Arabien, die eine Reihe mit homosexuellen Muslime gemacht hat, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Ja? Also dann ist natürlich das eine heftigste Provokation und dann müssen Künstler natürlich mit den entsprechenden Auswirkungen rechnen und können aber natürlich im besten Fall auch eine Debatte auslösen und provozieren. Wohingegen in Deutschland würde ich sagen, also wenn man da heute nicht auf der Bühne ejakuliert oder kotzt oder kackt oder so, dann regt sich da nichts mehr. Gegenposition zur Gesellschaft bezieht Kunst erst als autonome, indem sie sich als eigenes in sich kristallisiert, anstatt bestehenden gesellschaftlichen Normen zu willfahren und als gesellschaftlich nützlich sich zu qualifizieren. Kritisiert sie die Gesellschaft durch ihr bloßes Dasein. Nichts Reines, nach seinem immanenten Gesetz durchgebildetes, das nicht wortlos Kritik übte, die Erniedrigung durch einen Zustand denunzierte, der auf die totale Tauschgesellschaft sich hinbewegt. In ihr ist alles nur für anderes. Das Asoziale der Kunst ist bestimmte Negation der bestimmten Gesellschaft. Also dadurch, dass sie sich spröde macht, die Kunst, so sieht es Adorno, dadurch ist sie der größte Stachel im Fleisch einer Gesellschaft, wo alles immer nützlich sein muss und immer gleich sagen muss, wofür es ist und warum es da ist. Kernpunkt des gesellschaftlichen Moments adonitischer Ästhetik ist der Begriff der Nicht-Identität. Nur dadurch ist Kunst die gesellschaftliche Antithese zur Gesellschaft, indem sie auf das Intentionslose insistiert. Wir alle leben unter heteronomen Bestimmungen mit entsprechenden Codes und Wirkungen. Wir sind Mann, wir sind Frau, wir sind weiß, wir sind farbig, wir sind straight, wir sind schwul. Und es gibt nur ein Brötchen vom Bäcker, wenn man 2 Euro hinlegt, weil das irgendwie die Geldform ist, auf die man sich hier akzeptiert hat. Und genau diesem, das alles immer so gedacht und eine Identität hat, mit etwas, was eigentlich keine Identität haben kann, dagegen richtet sich oder soll sich nach Adorno die Ästhetik und die Kunst richten. Eben diesen Identitätszwang aufheben. Damit komme ich zu den Herausforderungen einer erneuten Lektüre. Und hier habe ich den ersten Punkt, Krise des Werkbegriffs. Es gibt zwei einflussreiche Texte, die dem, was danach folgt, theoretisch vor- bzw. zugearbeitet haben. Das ist einmal Umberto Ecos Poetik des offenen Kunstwerks und Rüdiger Bubners Aufsatz über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik, beides im Jahre 1973 erschienen, und beide beschreiben die Entgrenzung der Werke auf der einen und eine Fokussierung auf die Erfahrung auf der anderen Seite. Also für alle, die jetzt nicht so firm sind, ja, also man unterscheidet in der Ästhetik dann zwischen Werkästhetik, Produktionsästhetik und Rezeptionsästhetik, also diese drei Teile, oder auch Interaktionsästhetik, dann das letzte genannt. Und in der deutschen Ästhetik gab es nach 1970 eine regelrechte Wende von der Werk- zur Erfahrungsästhetik. Und ich tue mir ein bisschen schwer zu bestimmen, wo Adorno jetzt mit seiner Ästhetik dazugehört, aber ich würde eher sagen, so in der Mitte oder vielleicht auch zur Werkästhetik, also zu dieser ersten Kategorie. Auf jeden Fall nicht dezidiert zur Erfahrungsästhetik, wohin jetzt die Debatte gerutscht ist. Im deutschen Diskurs sprach Bubner als erster vom Verlust der Kategorie des Werks. Das bedeutet Verlust von philosophischer Begrifflichkeit, Bezug auf Wahrheit und Bezug auf Geschichte. Also das ist verloren gegangen. Das wiederum bedeutet, dass die Spezifik des Ästhetischen in einem besonderen Verhältnis zwischen interpretierendem Subjekt und wesentlich bedeutungsoffenem Objekt ausgemacht wird. Also es gibt kein Kunstwerk mehr, wo der Begriff Werk noch Gültigkeit besitzen könnte, sondern jetzt kommt es darauf an, wie der Einzelne davorstehend eben in die Interpretation einsteigt. Die offenen Werkformen werden zum Paradigma des Ästhetischen. In der offenen Form neuerer Kunst manifestiert sich die aktive Rolle, die den Interpreten bei der Konstitution des Werks als Werk zukommt. Das Werk wird eigentlich erst zum Kunstwerk durch sein Interpretiertwerden. Und der amerikanische Philosoph Arthur Danton geht in seiner Philosophy of Art 1981 erschienen sogar so weit zu sagen, ohne Interpretation gibt es gar kein Kunstwerk. Und es gibt nichts, woran sich der kategoriale Unterschied zwischen Kunst und Nicht-Kunst begründen ließe. Danton hat ganz speziell sich mit Andy Warhol auseinandergesetzt. Warhol habe ich auch gleich noch ein Bild dabei, um das kurz zu skizzieren. Und hier habe ich mir gedacht, mache ich noch Beuys drauf. Also das ist diese Öffnung des Werkbegriffs, wo natürlich dann auch, ja, wir kennen das alle, eben nicht mehr die klassischen Genres und Stile dann der einzelnen Kunstgattung oder Gattung, wollte ich sagen, eine Rolle spielen, sondern die sich öffnen und dann eben sowas wie Happening, Performance und Installation herauskommt. Und deswegen das sozusagen dann nicht mehr klassischerweise mit dem Begriff von Werk gefasst werden kann. Also wenn hier Beuys 65 dem toten Hasen die Bilder erklärt, dann müssen wir uns fragen, ist das ein Kunstwerk, diese Performance, oder ist das einfach nur 3 Stunden andere Form von Vorlesung? Und jetzt fragen wir uns aber, oder ich mich hier mit dem Vortrag, warum geschieht dieser Paradigmenwechsel in der Theorie? Das hat was damit zu tun mit den Avantgarden. Den historischen Avantgarden der ersten und zweiten Generation. Also ich unterscheide da zwischen Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist sozusagen die erste Generation, und dann die zweite Generation der Avantgarden, das wäre dann so 60er, 68er Jahren. Und dabei ging es natürlich um die Einebnung der Grenzen. Ja, ihr kennt vielleicht den Aufsatz von Fiedler im Playboy damals, ich glaube 65 war das oder 66, Open the border, close the gap. Ja, also die Grenzen aufmachen und den Graben schließen zwischen eben oben und unten, zwischen Hochkultur und Populärkultur. Es soll eben, das ist ja das erklärte Projekt der Avantgarden, der Unterschied zwischen Kunst und Leben eingeebnet werden. Und deswegen kann man sagen, und so schreiben die Theoretikerinnen, dass die Krise des Werkbegriffs im Grunde genommen ein Signal der Moderne oder der Spätmoderne ist. Das kann man auch in anderen oder in jeder Disziplin sehen. Ja, also in der Literatur spricht man eben vom Tod des Autors, in der Musik ist die Tonalität vorbei, im Theater spricht man heute von Postdramatik. Dann ist natürlich das explodiert, ja. Wir kennen ja alle dann die verschiedensten Subgenres. Und grundlegend genannt muss hierfür natürlich Marcel Duchamp mit seinem Ready-Mates und hier diesem Titel The Fountain, der sozusagen als Prototyp des offenen Kunstwerks begriffen werden kann. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, also das hier ist ein handelsübliches Pissoir, ein Urinal aus dem Baumarkt, und das hat eben Duchamp auf den Kopf gestellt und noch mit dem Pseudonym R. Mutt signiert und dann bei einer Kunstausstellung in, ich glaube, New York war es gewesen, abgegeben. Wurde aber nicht angenommen damals bei der Ausstellung, aber trotzdem ist es für die Debatte halt dann bahnbrechend geworden. So. Gleiches auch, wie ich schon angekündigt habe, hier Warhol, auf den Dantor dann mit seinen Ästhetiken ganz stark rekurriert. Und Warhol hat ja dann auch im Grunde ganz häufig gesagt, dass er Duchamp einfach nur nachmacht. Insofern, dass er sozusagen was Handelsübliches, wie jetzt ein Foto von Marilyn hier, nimmt und durch einen spezifischen, ich glaube, einen Druck, nicht Siebdruck, aber so ein Druckverfahren eben dann verfremdet und noch selber ein paar Strichzeichnungen dazu oder ein paar Zeichnungen dazu macht. Und damit aber sozusagen ganz klar jetzt hier nochmal der Werkbegriff geöffnet und im Grunde die Grenzen des Kunstwerkbegriffs dann gebrochen sind. Ich denke, oder das Problem dabei ist, dass der Begriff, mit dem über Kunst gesprochen werden kann und ja auch weiterhin wird, ist nach wie vor Kunstwerk. Ja, also keiner in den Theorien schreibt jetzt irgendwie was anderes als Kunstwerk, wenn er über Kunst spricht. Und selbst wenn wir über Installationen sprechen, benutzen wir natürlich das Wort Kunstwerk. Das Ende des Werkbegriffs geht einher mit dem Rückzug auf oder der Renaissance der kantischen Ethik, Ästhetik wollte ich sagen. Wir erinnern uns, da ging es nur um die Wirkung, um das Geschmacksurteil. Das war nicht die Frage bei Kant, was sozusagen das Objekt, sondern was bei uns in unseren kognitiven Strukturen abläuft, um über Ästhetik nachzudenken, weil eben vom Schönen kein eigener Begriff ausgeht. Fortan geht es auch heute bei uns nicht mehr um spezielle künstlerische Objekte, sondern um die aktiven Leistungen der Vermittlung. Der Aufstieg der Rezeptionsästhetik mit dem Fokus auf die Erfahrung ist also die andere Seite der Medaille vom Untergang des Werkbegriffs. Bubners Konsequenz aus der Behauptung einer Krise des Werkbegriffs ist sein Vorschlag, den Begriff der ästhetischen Erfahrung zum Zentralbegriff der Debatte zu machen und eben wieder an Kant anzuschließen. Die Frage nach der Wahrheit künstlerischer Objekte wird also transformiert in die Frage nach der Erfahrung der rezipierenden Subjekte. Hört sich gut an, oder? Das heißt, hört sich gut an, dass jetzt sozusagen wir entscheiden darüber, ob was Kunst ist oder nicht, und dass es auf uns ankommt, das ist doch erstmal emanzipativ. Aber wenn es heißt, jetzt kommt es eben auf die ästhetische Erfahrung an, würde ich immer fragen, eben was für eine ästhetische Erfahrung, oder das überzeugt mich noch nicht, wenn die Leute oder die Theoretiker schreiben, dass jetzt die ästhetische Erfahrung hier besonders eine große Rolle spielt, weil die abgespaltene ästhetische Erfahrung keine Erkenntnisse liefert, sondern eben nur ästhetische Wahrnehmungen. Die Vermittlung des Wahrheitsgehaltes ist eigentlich der Ort von Kritik, heißt er bei Adorno, und der Wahrheitsgehalt ist nicht unmittelbar zu greifen. Dieser Wahrheitsgehalt bedarf einer philosophischen Reflexion, einer diskursiven Auseinandersetzung mit Kunst. Aber es ist offensichtlich, dass sich die Kunst der letzten 3 bis 4 Dekaden einer solchen, wie es immer heißt, emphatischen Theorie bei Adorno sperrt. Kunst heute scheint eine überaus ich-schwache Produktionsweise an den Tag zu legen, sowohl in expressiven Gesten wie in der Betonung der Objekthaftigkeit. Problem ist eben halt, dass die ästhetische Erfahrung nur eine Haltung ist, die man im Zweifel gegenüber jedem Ding an den Tag legen kann. Also wo unterscheidet sich die spezifisch ästhetische Erfahrung von einem bloßen Blick auf einen leeren Kühlschrank? So. Und dann würde man halt in den poststrukturalistischen Theorien, wo das ja hauptsächlich aufgegriffen wird, sagen, ja, das macht ja auch keinen Unterschied. Also den leeren Kühlschrank können wir auch ins Museum stellen, dann haben wir ja den gleichen Effekt. Daraus folgt auch, mit dieser Krise des Werkbegriffs und dann die andere Seite der Medaille, eben der ästhetischen Erfahrung, dass in der Kunst heute Kriterien fehlen, an denen sich ein Gelingen von Kunst festmachen lässt oder auch ein Gelingen von Kunsterkenntnis festmachen lässt. Was Kunst ist und was nicht, lässt sich deshalb nicht aufgrund der Objekte sagen, sondern danach, was in der Gesellschaft als Kunst anerkannt wird. Also heute ist es so, dass das, was in der Kunst, in der Gesellschaft anerkannt wird, das wird als Kunst angenommen. Ich selber frage mich auch so häufig, ob jetzt Duchamps und Warhols Arbeiten sozusagen der Sündenfall sind oder als solche angesehen werden muss und im Grunde genommen nichts als trostlose Zeugnisse von kreativer Impotenz. Aber ich würde sagen, jein. Ja, also gerade, dass wir uns im Nachhinein dann mit diesen Fragen auseinandersetzen, was ist jetzt der spezifische Gehalt von Kunst und warum war es möglich, sozusagen ein Pissoir in einem Museum auszustellen, dafür muss man ihnen dankbar sein. Für die aktuelle Debatte spielt auch der Begriff der Überästhetisierung eine wichtige Rolle. Das habe ich hier jetzt von Roger Behrens, weil er es schön formuliert hat. Der wird ja in übernächstes Mal auch hier referieren. Ein sehr geschätzter Kollege sozusagen. Das Wort Überästhetisierung ist aber ein Wort, das von dem hier sicherlich auch nicht unbekannten Herrn Honneth Anfang der 90er Jahre ausgesprochen wurde, der einfach beschreibt, dass der gesellschaftliche Rahmen sich für die Debatte um Kunst verändert hat. Zitat Behrens: Heute zählt nicht nur Musik, Architektur, Literatur etc. dazu, sondern auch Fotografie, Kino und dergleichen. Kunst gehört zum Freizeitangebot des als Erlebnisgesellschaft verbrämten Spätkapitalismus. Die beachtlichen Sammlungen in den großen Museen dieser Welt, Ausstellungen wie die Documenta, die Biennalen in Venedig, São Paulo, Berlin oder Paris, sind längst keine Angelegenheit irgendwelcher Experten, Sachverständigen oder Liebhaber mehr, sondern integrale Bestandteile des Tourismus. Man spricht ja auch vom Picture-Tourismus, vom Bildtourismus, dass die Leute eben halt, wenn sie nach Berlin kommen, dann rennen sie natürlich alle sofort ins Pergamon-Museum und machen ihre 250 Fotos oder sonst irgendwo anders. Und einfach, um das abgehakt zu haben. So. Um mit Guy Debord zu sprechen, ist es eben ein Teil des Spektakels geworden. Der avantgardistische Anspruch, Kunst in Lebenspraxis zu überführen, hat sich sozusagen übererfüllt und ist fast der Lächerlichkeit preisgegeben. Zitat von Christoph Menke, der ja, glaube ich, auch hier forscht: Noch nie war das Ästhetische so sehr ein bloßes Mittel im ökonomischen Verwertungsprozess. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass heutzutage jede Werbung, jedes Produkt, jedes Ding einen ästhetischen Aspekt hat und sich heute sonst wahrscheinlich auch gar nicht mehr verkaufen lässt zwischen all den anderen hochgestylten Dingen, dann wird es, glaube ich, hier mit der Überästhetisierung ganz klar. Und oftmals auch mit großen Anleihen aus der Hochkultur. Also es gibt natürlich zum Beispiel Michelangelo, Engels Servietten und Mondrian Fliesen im Bad und im Wohnzimmer ein Edvard Munch Replika bei Ikea, der Schrei oder so. Genau. Deswegen, und das habe ich jetzt auch bei Behrens, hier die Zusammenstellung der sogenannten Entkunstung der Kunst, ja, also was mit der Überästhetisierung von unserem Alltag einhergeht. Und da gab es im Verlauf des 20. Jahrhunderts drei Strategien. Das wäre das eine, die Aufgabe des Kunststatus. Also das heißt, man will gar nicht mehr Kunst machen seitens verschiedener Künstler, Gruppierungen oder auch Einzelpersonen. Und man sagt erklärtermaßen, wir machen jetzt Gebrauchskunst. Das wäre sozusagen das Bauhaus gewesen. Design, Übergang zum Design. Und das zweite wäre die Kategorie der Versuch der Rettung des Wahrheitsgehaltes über die Form. Das wären sozusagen die verschiedenen Strömungen des Konstruktivismus, Dadaismus, Surrealismus gewesen oder später auch Konzeptkunst und Versuch der Rettung des Wahrheitsgehaltes über den Inhalt. Also wenn man an Hip-Hop oder Punk denkt, ja, das sind ja dann speziell textlastige Genres und sehr plakativ natürlich. Alle drei Strategien, also die Übergang zum Design, Rettungsversuch in der Form, Rettungsversuch im Inhalt, haben den Verlust des Erkenntnischarakters von Kunst gemein. Die begriffliche Reflexion, die von heutiger Kunst noch ausgeht, bleibt in der Kunst hängen und ist von der Gesellschaft isoliert. Kunst heute ist tendenziell narzisstisch. Auf einer Metaebene ließe sich noch hinzufügen, dass die systemische Einheit, mit der Kunst und Ästhetik noch zu Zeiten der Avantgarde-Bewegungen experimentierten, zerbrochen ist. Behrens zitiere ich ja auch nochmal, indem er sagt, tendenziell ist heute die Ästhetik ohne Kunst und die Kunst ohne Ästhetik. Es gibt zwar Gegenwartskunst, aber keine Gegenwartsästhetik, die das zu leisten vermöchte, was Adorno in 1970, also davorgehend Jahre, eben mit seiner Ästhetik geleistet hat. Und darüber hinaus gibt es natürlich einen großen Stilmix, oder das ist die Folge davon, und eine große Genrepluralität. Bei Juliane Rintisch wird das auch Intermedialität genannt. Adorno selber hat in einem anderen Aufsatz, der heißt Die Kunst und die Künste, von der Verfranzung der Künste gesprochen. Also das heißt, das eben nicht mehr abgeschlossen, das ist jetzt die Malerei und das ist die Musik oder so, sondern indem das ineinander übergreift, oder wenn wir an Performance denken, dann ist es Tanz und Theater und vielleicht noch, keine Ahnung, lyrische Rezitation oder so. Das heißt, dass hier die Künste ineinander verwachsen und ineinander übergehen. Und das hat Adorno, wie gesagt, mit dem Wort Verfranzung der Künste bezeichnet. Und er spricht, dass es sozusagen eine falsche Variante des Untergangs der Kunst. Also wenn wir an Hegel denken, ja, die Kunst, Adorno hat kein Problem damit, dass die Kunst aufhört, ja, nur eben halt nicht zu früh. Und wenn die jetzt so untergeht, wie wir es derzeit erleben, dann würde ich sagen, ist ihm das nicht recht gewesen. Denn eben, wie gesagt, da mit dem Auflösung des Werkbegriffs und der reinen Fokussierung auf die Erfahrungsästhetik, gehen all die Momente verloren, die Kategorien, die ich vorher angesprochen hatte, eben der Wahrheitsgehalt der Kunst, die Rätselhaftigkeit und vor allem natürlich ja, die Erkenntnismöglichkeit, die man oder die Adorno für sich noch in Anspruch genommen hatte, bei Kunstwerken der späten Moderne herauszuholen. Vielleicht noch das als Beispiel. Wie ihr sicherlich auch alle wisst, hat Adorno eben Beckett sehr geschätzt, diesen Schriftsteller, und dem wollte er auch, wenn er es noch hinbekommen hätte, die ästhetische Theorie ganz abzuschließen, auch seine ästhetische Theorie eigentlich widmen. Und das ist vielleicht auch als Aufhänger dann für die Diskussion ein Beispiel, was ist da vielleicht noch anders, oder vielleicht ist es auch nur konstruiert anders, was eben da Adorno hat noch finden und herauslesen können, jetzt tatsächlich auch mal ein Literaturbeispiel, wo sich jetzt über das subjektive Oho-Aha-Erlebnis einer ästhetischen Erfahrung hinaus eben tatsächlich Erkenntnis und Wahrheit für eine objektive Aussage und einen objektiven Eindruck über die Gesellschaft hat herauslesen können. Ich lese mal kurz hier vor, das ist ein Abschnitt aus Endspiel von Beckett eben. Zwei Figuren, Ham sagt, die Natur hat uns verlassen. Clough erwidert, es gibt keine Natur mehr. Ham, keine Natur mehr, du übertreibst. Clough, ringsherum. Ham, wir atmen doch, wir verändern uns. Wir verlieren unsere Haare, unsere Zähne, unsere Frische, unsere Ideale. Clough, dann hat sie uns nicht vergessen. Ham, du sagst doch, dass es keine mehr gibt. Clough, traurig. Niemand auf der Welt hat je so verdreht gedacht wie wir. Ham, man tut, was man kann. Clough, man hat Unrecht. Ham, du hältst dich für gescheit, nicht? Clough, gescheitert. Also für Adorno war es eben so, dass sich hier mehr als nur ein verkorkstes Gespräch zwischen zwei Figuren dargestellt hat, sondern dass eben hier ja, die Zurichtung der Subjekte sich darstellt, dass da zwei Figuren sind, die irgendwie gar nicht mehr miteinander kommunizieren können, und insofern sich darin ja, die eingeschrumpfte, die Persönlichkeitsstümpfe, wie er es glaube ich ausdrückt, darstellt. Was ist der Wahrheitsgehalt von heutiger Kunst? Ich weiß, es ist ein bisschen plakativ. So, das ist hier eines der teuersten zeitgenössischen Kunstwerke von dem Amerikaner Jeff Koons, Balloon Dog. Ich glaube, es gibt es in jeder Farbe, für 50 Millionen zu kaufen. Ja, ich würde sagen, der Wahrheitsgehalt von dieser Gegenwartskunst ist nur ihr wahren Charakter. Also darüber hinaus kann man natürlich jetzt tatsächlich von der ästhetischen Erfahrung, oh, die Farbe finde ich irgendwie schräg oder so und schau mal, wie groß der ist. Aber es gibt keine darüber hinausführenden Erkenntnisse mehr abzuholen. Zum Schluss habe ich hier noch ein Zitat aufgeschrieben, das es vielleicht jetzt auch nochmal zusammenführt, was ich versucht habe zu sagen. Da schreibt Adorno in der negativen Dialektik: Alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll, indem sie sich restaurierte nach dem, was in ihrer Landschaft ohne Widerstand sich zutrug, ist sie gänzlich zu der Ideologie geworden, die sie potenziell war, seitdem sie in Opposition zur materiellen Existenz dieser das Licht einzuhauchen sich anmaßte, das die Trennung des Geistes von körperlicher Arbeit ihr vorenthielt. Wer für Erhaltung der radikal schuldigen und schäbigen Kultur plädiert, macht sich zum Helfershelfer, während wer der Kultur sich verweigert, unmittelbar die Barbarei befördert, als welche die Kultur sich enthüllte. Nicht einmal Schweigen kommt aus dem Zirkel heraus. Ja, ist zwar jetzt natürlich mit dem Stichwort Auschwitz nochmal eine ganz andere Richtung und viel drastische Richtung führend, obwohl ja dieses Diktum oder als aufgenommene Diktum nach Auschwitz ließ er sich kein Gedicht mehr schreiben, gar nicht weit weg steht, ja, mit dem Stichwort Gedicht schreiben von eben dem Diskurs um Ästhetik. Und deswegen hier das zum Abschluss, was zusammenführt, dass ja, die Bedingungen sind schwierig. Das heißt, wenn wir nochmal rekapitulieren, was ich hier vorgetragen habe, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir über Kunstwerke, also über den Werkbegriff sprechen sollen, dass es nicht mehr erlaubt ist, sozusagen von einem objektiven Moment bei der Kunst zu sprechen, sondern es jetzt nur noch auf die subjektiven ästhetischen Erfahrungen ankommt und dass wir sowieso umgeben sind von Ästhetik in jeder Art und Weise, dass das also schlechte Rahmenbedingungen sind, über Kunst zu sprechen, bleibt uns trotzdem, wenn wir hier Adorno ernst nehmen wollen, nichts anderes übrig, es weiter zu tun und meiner Ansicht nach auch festzuhalten an eben den Forderungen an die Kunst und auch die Kategorien, mit denen er über Kunst nachgedacht hat und eben halt überhaupt einen Diskurs über Kunst zu führen, weil nur dann kann Kunst mehr sein als jetzt bloße Ware beziehungsweise ein bloßes totes Ding. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea, für diesen sehr inspirierenden